Hallo und schönen guten Abend nah und fern. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Intensivabend. Wir begrüßen die am Livestream ganz besonders. Bestimmt schauen die Pastoren auch zu. Ein extra Beifall für sie bitte. Halleluja, schön, dass ihr alle da seid. Wir wollen unser Herz ganz aufmachen, um hier ermutigt zu werden und aufgebaut zu werden durch sein Wort, damit wir für den Dienst zugerüstet werden. Und in Epheser 4, 13, da steht es nämlich so: Und am Ende sollen wir alle vereint sein im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Wir sollen zu vollendeten Menschen werden und reif genug, Christus in seiner ganzen Fülle zu erfassen. Denn wir sollen nicht mehr wie unmündige Kinder sein, ein Spielball von Wind und Wellen im Meer zahlreicher Lehren. Sie sind nämlich dem falschen Spiel von Menschen ausgeliefert, und sie betrügen und in die Irre führen. Dagegen sollen wir an der Wahrheit festhalten und uns von der Liebe leiten lassen. So wachsen wir in jeder Hinsicht dem entgegen, der das Haupt ist, Christus. Das ist unser König, unser Herr. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und zusammengehalten durch alle unterstützende Sehnen. Dabei erfüllt jedes einzelne Teil seine Aufgabe entsprechend der Kraft, die ihm zugeteilt ist. So wächst der ganze Leib heran, bis er durch die Liebe aufgebaut ist. Weißt du, in allem wollen wir von ihm geleitet sein. In allem wollen wir von der Liebe geleitet sein. Und dazu sind wir hier, uns wieder neu füllen zu lassen mit der Liebe, neu füllen zu lassen mit Erkenntnis Christi. Wir wollen ihn erkennen, damit wir durch diese Welt gehen können und strahlen und ausbreiten, was er in uns gelegt hat. Seid ihr dabei? Juhu. Und jetzt als erstes wollen wir ihn dafür loben und preisen und ihm Ehre geben mit unserem wunderbaren Lobpreisteam. Danke, dass ihr da seid und uns jetzt führt. Es geht ein Ruf vom Himmel. Liebeskraft, sie verändert alles. Und in der Vorbereitung habe ich so gesehen, wie so ein Regentropfen und die Sonne dadurch gestrahlt hat. Und es war so schön, wie der Regentropfen gestrahlt hat. Und seine Liebe, die strahlt, erstrahlt alles und verändert alles. Und ja, die ist unbeschreiblich, seine Liebe. Wir strecken uns aus, haben Hunger nach dir, wollen mehr von dir. Lassen alles andere los, fallen tiefer in dich, in deine Herrlichkeit. Trinken aus deiner Fülle, von deinem Lebensstrom. Lebendiges Wasser fließt von deinem Thron. Trinken aus deiner Fülle, von deinem Lebensstrom. Lebendiges Wasser fließt von deinem Thron. Heiliger Geist, wehe unter uns. Heiliger Geist, wehe in unserem Land. Heiliger Geist, wehe unter uns. Heiliger Geist, Heiliger Geist, du bist in unserem Land. Fall mit deinem Feuer, erwecke unser Herz. Brenne wie noch nie zuvor, brenne in uns. Fall mit deinem Feuer, erwecke unser Herz. Brenne wie noch nie zuvor, brenne in uns. Heiliger Geist, danke für dein Wind. Heiliger Geist, danke für dein Wind. Heiliger Geist, danke für dein Wind. Heiliger Geist, danke für dein Wind. Erfüllt uns neu mit deiner Kraft. Deine Liebe hat kein Ende, die neues Leben schafft. Du führst uns in alle Wahrheit. Erfüllt uns neu mit deiner Kraft. Deine Liebe hat kein Ende, die neues Leben schafft. Wir geben uns hin, Herr. Wir geben uns hin, Herr. Wir geben uns hin, Herr, wir geben uns hin, Herr, wir geben uns hin an dich. Wir geben uns hin, Herr, wir geben uns hin, Herr, wir geben uns hin an dich. Wir geben uns hin, Herr, wir geben uns hin, Herr. Wir geben uns hin an dich. Halte nicht zurück, halte nicht zurück, halte nicht zurück von uns. Halte nicht zurück, halte nicht zurück, halte nicht zurück. vorstellen kannst, du bist das Höchste. Oh, wir lieben dich. Halleluja.

der Sieger. Du bist der Sieger. Du bist der Sieger. Alle Ehre dir. Du bist der Sieger. Du bist der Sieger. Du bist der Sieger. Alle Ehre dir. Seine Liebe. Lass einfach los. Lass einfach los. Lass los. Seine Liebe erweist sich heute Abend. Seine Liebe erweist sich. Sie erweist sich. Das heißt, sie wird offenbar in deinem Leben. Seine Liebe. Seine Liebe. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Seine Liebe erweist sich in deinem Leben. Also seine Liebe ist der Sieg. Seine Liebe ist der Sieg. Seine Liebe ist der Sieg über jedes Problem in deinem Leben. Seine Liebe ist der Sieg. Durch seine Liebe ist der Sieg da. Weil Gott ist Liebe. Weißt du, und Gott erweist sich in deinem Leben. Und wenn die Liebe einkehrt in deinem Leben, dann ist der Sieg da in deinem Leben. Und dann kannst du dich fallen lassen. Weißt du, ein Sieger hat nicht mehr so viel Stress. Hast du es schon gewusst? Ein Sieger. Aber es ist seine Liebe, die sich in uns und an uns erweist. Seine Liebe. Und es ist seine Liebe, die diese Welt rettet. Es ist seine Liebe, die Menschen aus der Finsternis herausholt. Es ist seine Liebe, die Ketten sprengt. Es ist seine Liebe, die Krankheiten auflöst. Es ist seine Liebe, die Menschen frei macht. Es ist seine Liebe. Es ist seine Liebe, die deine Probleme ändert. Es ist seine Liebe, die aus Minus Plus macht. Es ist seine Liebe. Seine Liebe hat diese Welt erkauft. Ja. Gott aber weiß seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Hier steht, als wir noch Sünder waren. Weißt du, du kannst doch sündigen, aber du bist kein Sünder mehr. Wenn du Jesus hast, wenn du die Liebe hast, bist du frei davon, ja. Du bist frei davon. Und hier steckt so viel drin, in diesem einfachen Vers steckt so viel drin. Da steckt drin, was die wahre Natur der Liebe ist. Die wahre Natur der Liebe ist, sie erweist sich dadurch, dass sie einen Preis bezahlt. Ja, dass sie quasi einen Vorschuss gibt, ja, für Leute oder ja, für Menschen, die es nicht verdient haben, so wie wir. Wir haben es alle nicht verdient. Aber die Liebe bezahlt einen Preis. Ja, bezahlt einen Preis. Ja, für Leute, die es nicht verdient haben. Ist dir das bewusst? Für Leute, die es nicht verdient haben. Ja, es ist einfach, Leute zu lieben, die es verdient haben. In deiner Gesellschaft oder in deiner Familie oder was. Aber Leute, die es nicht verdient haben, dein Nachbar, der immer das Leben schwer macht, ihn zu lieben, da erweist sich die Liebe. Ja, da erweist sich die Liebe. Die Liebe nimmt diese Mauern, die Liebe geht einfach durch. Die Liebe macht aus Minus Plus, die Liebe macht aus harten Herzen, weiche Herzen. Ja, die Liebe verändert Leben, die Liebe krempelt alles um, weißt du, die Liebe krempelt alles um, die krempelt unser Leben um. Weißt du, wenn die Liebe Einzug hält in deinem Leben, dann wird alles anders, es wird alles anders, es wird alles völlig neu, es wird alles völlig neu. Weißt du, der Stress fällt von dir ab. Klar, deine Seele ist noch manchmal im Weg. Aber die Liebe hat den Sieg auch über deine Seele, ja. Und die Liebe macht dich wirklich frei. Die Liebe macht dich frei. Die macht dich frei. Die macht dich frei, am Alten festzuhalten. Die macht dich frei von deinen Prägungen. Weißt du, Liebe macht dich frei. Die Liebe lässt sich über die Mauern springen. Die Liebe krempelt alles um. Ich sag's mal, die krempelt alles um in deinem Leben. Ja, die lässt sich so handeln, wie du es nie gedacht hast, dass du handeln könntest. Die Liebe lässt sich ertragen, die lässt sich Sachen ertragen, die lässt sich Ungerechtigkeiten ertragen. Ja, und trotzdem weiter lieben, weißt du. Und sie glaubt immer das Gute, sie glaubt immer, dass das Gute den Sieg hat. Ja, dass Gott letztlich den Sieg hat, weil Gott ist gut, weißt du, Gott ist gut, ja. Ja, die Liebe hat letztlich auch den Tod überwunden, weißt du. Die Liebe, die Jesus hatte, hat zu uns, wodurch er ans Kreuz gegangen ist, sie hat den Tod überwunden. Weißt du, die Liebe hat den Tod überwunden. Die Liebe hat den Tod überwunden. Weißt du? Und die Liebe ist auch nichts Schwaches. Die Liebe ist einfach die Kraft, die das Böse überwindet. Die Liebe ist die Kraft, die das Böse überwindet. Ja. Wo manchmal Proklamationen nicht mehr weiterhelfen, wo die Liebe bringt den Sieg, die Liebe bringt den Sieg, die Liebe zerbricht das Joch, ja. Sie macht einfach alles weich und löst die ganzen Schmutz auf, die ganze Finsternis auf. Gott sprach am Anfang, es werde Licht, ja, und da ging es nicht um Beleuchtung, sondern es ging einfach, dass dieses Licht in diese Welt kommt, ja. ja, Jesus in diese Welt kommt, die Liebe in diese Welt kommt, ja, und die Liebe vertreibt die Finsternis. Das müssen wir uns bewusst machen, weißt du? Die Liebe vertreibt die Finsternis in deinem Leben. Die Liebe vertreibt die Finsternis. Die Liebe macht deine Beziehung gut, ja. Lass sie Einzug halten in dich. Die ist ja ausgegossen in dein Herz, aber sie muss sich entfalten. Sie will sich entfalten in dir. Die Liebe will sich entfalten, auch unter uns. Ja. Es ist einfach, mit denen zusammen zu sein, die dir sympathisch sind, ja. Aber es gibt vielleicht welche, die dir nicht so liegen. Da fängt es an, ja, unter uns diese Liebe zu erweisen, unter uns in dieser Liebe wirklich keine Kompromisse mehr zu machen, zu lieben bis zum Äußersten wirklich. Wieso sitzen die eigentlich alle da drüben? Ihr seid so weit weg. Aber ihr seid auch geliebt, gell? Das ist einfach fantastisch. Die Liebe baut den Schwachen auf, weißt du? Die macht den Schwachen stark. Die Liebe verändert einfach alles in deinem Leben. Ich finde das so genial, weißt du? Gedacht heute, wir haben intensiv atmet und ich glaube, es ist eine intensive Begegnung mit der Liebe heute, eine intensive Begegnung mit seiner Liebe, weil Gott ist Liebe, das ist seine zutiefst eigene Natur, das ist sein innerstes Liebe, ja, sein innerstes, seine Motivation, die Liebe hat ihn motiviert, diese Welt zu schaffen und zu schaffen, ja, uns gut zu machen, uns perfekt zu machen, uns wirklich genial zu machen, diese Schöpfung, ja. Wenn du rausgehst in die Natur, du spürst überall die Liebe Gottes in allen Wegen, auch wenn die Sünde in der Welt herrscht, aber die Liebe ist da, du spürst sie überall, ja. Die Liebe Gottes ist einfach da und du kannst jederzeit andocken, weißt du. Du kannst deine Probleme selber lösen, aber du kannst auch an der Liebe andocken, weißt du? Du kannst an Gott selber andocken. Du kannst sagen, Herr, Hilfe, weißt du? Hilfe. Das ist das erste Gebet, was du lernst. Hilfe. Ich weiß nicht. Hilfe, ja? Hilfe, weißt du? Und die Liebe hilft, ja. Die Liebe hilft, ja. Die überwindet deine Schwierigkeiten. Die Liebe verändert dein Schicksal, ja. Die Liebe verändert es. Die Liebe hat dich rausgerufen aus der Finsternis. Die Liebe hat dich wirklich hervorgerufen. Die Liebe hat dich zum Sohn gemacht. Jesus Christus, weißt du, Jesus Christus ist für uns gestorben, ja. Und für die Leute draußen, für die Menschen draußen, ja. Und unsere Aufgabe, weißt du, unsere, ja, sagt ja Jesus, liebe Gott, ja, liebe den Herrn mit deinem ganzen Herzen, ja, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand und dein Nächsten wie dich selbst. Also Liebe, ja, Liebe ist wirklich der Schlüssel. Liebe ist der Schlüssel. Liebe ist der Schlüssel. Und sie macht uns so frei. Und sie macht uns so frei. Und sie fließt unter uns. Es heißt ja, die Liebe, die ihr unter euch habt, ist ein Zeichen für die Welt, dass Gott wirklich da ist, unter euch wirkt, unter euch ist. Und das ist keine Sache, die du produzieren kannst. Du kannst dich nur reinfallen lassen in die Liebe. Du kannst sie nur sich entfalten lassen, dir aus dir herauskommen lassen, die Liebe. Die Liebe. Sie ist köstlicher als Wein, heißt es mit diesem Lied. Ja. Lass dich wirklich fallen in diese Liebe. Lass dich, lass los von deinen Werken, weißt du? Lass los von deinen Werken. Viele haben mit Schuld zu kämpfen. Weißt du, und das ist nur, weil du die Liebe noch nicht richtig erkannt hast. Ja. Manche fragen sich, bin ich wirklich errettet oder nicht errettet? Das ist nur, weil du die Liebe nicht richtig erkannt hast. Die Liebe ist kompromisslos dir zugewandt. Die Liebe ist kompromisslos für dich. Die Liebe hat einen wirklich wunderbaren Plan in deinem Leben vorbereitet. Manche haben aufgegeben, an so einen Plan zu glauben. Das ist nur, weil du die Liebe noch nicht richtig erkannt hast. Lasst uns die Liebe erkennen, was es wirklich heißt, weißt du, in erster Linie auch geliebt zu werden, zu erkennen, dass wir geliebt sind, von Kopf bis Fuß, dass du geliebt bist, dass dich nichts trennen kann von der Liebe Gottes, gar nichts. Gar nichts trennen kann von der Liebe Gottes. Gar nichts trennen kann davon, dass du ein für allemal erlöst bist. Geliebt bis zum Äußersten. Er ist gegangen für dich und für mich ans Kreuz. Er ist diesen Weg gegangen aus Liebe. Nicht um irgendwas zu demonstrieren oder um irgendwas zu beweisen oder sonst irgendwas, sondern einfach nur aus Liebe. Was heißt nur? Er ist gegangen aus reiner Liebe zu dir. Er ist gegangen aus Liebe zu dir ans Kreuz. Ja. Irgendwo heißt es, du viel Geliebter. Ich weiß nicht, du viel Geliebter. Ich weiß nicht, wo das Gott sagt, du viel Geliebter. Und das bist du, ein viel Geliebter, eine viel Geliebte. Lass es in dich herein. Du hast vielleicht Liebe nie kennengelernt in deinem Leben oder wenig kennengelernt, wenig durch deine Eltern oder sonst irgendwie. Aber lass die Liebe rein in dein Leben. Gott will dich wirklich lieben. Er will oder er liebt dich ja, aber lass es zu, geliebt zu werden. Lass es zu, geliebt zu werden. Setz dich dieser Liebe aus. Du fragst manchmal, warum kann mich Gott lieben? Ich bin doch so und so. Das ist nur, weil du die Liebe noch nicht richtig erkannt hast. Die Liebe ist wirklich bedingungslos. Bedingungslos. Geht bis zum Äußersten. Da gibt es keine Grauzonen. Da gibt es nur ein kompromissloses Ja für dich. Ein Ja zu dir, zu deinem Leben. Ein Ja. Thank you. Zu bezahlen. Tauch tief ein in diese Liebe. Du brauchst das. Ich glaube, einige brauchen das heute oder alle. Diese Liebe einzutauchen. Einfach aus nach deiner Genesung, nach deiner Heilung. Ich glaube, dass eine Schulter berührt wird jetzt gerade in seiner Gegenwart. Eine Schulter geheilt wird. Sicherlich schon länger Schmerzen, länger als 3 Monate. Und Gott berührt jetzt deine Schulter. Er berührt deine Schulter. Lass ihn einfach dich heilen, weißt du? Du musst nichts tun dazu, du musst nichts tun. Du musst jetzt nicht Glauben produzieren oder sonst irgendwas. Gott heilt dich einfach, weil er dich liebt. Er heilt dich heute Abend, weil er dich liebt. Er heilt dich, weil er dich liebt. Und du glaubst, sonst wärst du nicht hier. Livestream, Livestream wird jemand berührt im Unterleib. Jetzt gerade. Jetzt gerade. Da fließt Kraft hinein. Da fließt Kraft hinein. Jetzt fließt diese Kraft hinein. Diese Liebeskraft, die das Joch bricht. Gehörgänge werden jetzt freigelegt. Xemi, Gehörgänge jetzt gereinigt werden. Nicht von physischer Verschmutzung, sondern einfach wieder hören. Frei zum Hören. Frei zum Hören. Lichte die Hände auf die Ohren, wenn dich das betrifft. Gott berührt dich jetzt. Ja, da ist ein Problem mit einem Kopf. Ich weiß nicht, ob es die Knochen betrifft oder das Gehirn selber. Aber Gott berührt dich jetzt. Er heilt dich jetzt. Und ich sehe ein Herz, was durchströmt wird von seiner Kraft jetzt. Ein Herz, was durchströmt wird von seiner Kraft. Ein Herz, was wieder auf den richtigen Rhythmus einjustiert wird. Die Schläge werden synchronisiert, werden jetzt synchronisiert. Ja, da ist eine Störung im Herzschlag und der wird jetzt synchronisiert. Die Störung wird jetzt aufgehoben. Schmerzen im kleinen Finger gehen jetzt weg. Genau. Jemanden Schlagzeug spielen. Ich weiß aber nicht, was bedeuten soll. Sehnst du dich danach, Schlagzeug zu lernen oder willst du besser werden oder? Ja. Genau. Gott berührt dich jetzt. Gott berührt dich jetzt. Die Nase wird bei jemandem berührt und die Nasennebenhöhlen werden jetzt frei. Ja, genau, die werden jetzt frei. Das ist Heilung im Raum, das ist Heilung im Raum. Irgendwas an der Ferse, Fersensporn oder so ähnlich, wird jetzt berührt. Fällt jetzt ab. Bei jemand wird die Taille auf das göttliche Maß gebracht. Der Prozess wird jetzt angestoßen. Du wirst es sehen, du wirst es fühlen. Schau schon mal nach neuen Kleidern. Und da ist ein Geist auch der Offenbarung hier im Raum, Worte der Erkenntnisse fließen. Und ja, Gott, füll dich jetzt. Genau, da ist einiges im Raum. Und wenn du was empfangen hast, was für jemanden ist hier oder am Livestream oder für uns alle, dann komm doch vor und gib's weiter. Gott ist da, Gott ist da. Deine heilige Gegenwart ist hier. Es geht um unsere Herzen. Der Herr möchte unsere Herzen berühren. Und der, wo ein Ja hat, der kann sie mir jetzt einfach sagen. Ich habe so den Eindruck, als würde Gott den Liebesbrief von Jesus uns auf unsere Herzen schreiben. Er will diesen Liebesbrief von Jesus auf unsere Herzen schreiben. Und er schaut unsere Herzen an und teilt sind Risse, Narben, einfach Dinge, die nicht hingehören. Und dann sehe ich so einen Laserstrahl, der vom Himmel kommt und auf all das geht, auf diese Risse, auf diese Narben, auf Geschwülste. Es fällt ab, fällt ganz viel ab. Krankheiten fallen ab. Die Gefäße werden frei und das Blut kann wieder fließen. Und auch dieser göttliche Herzschlag, dieser göttliche Rhythmus kann wieder fließen. Dann sehe ich einen Stift, einen Schreiber, also quasi wie vom Füller unter dieser, vom Füller unter dieses Teil, was schreibt. Sehe ich, wie einfach oft diese Herzen schreibt diesen Liebesbrief von Jesus auf unsere Herzen. Und er schreibt mit einer Leichtigkeit, totaler Leichtigkeit, wie man sagt, federleicht, aber voll Liebe. Man spürt diese Liebe, wo auf diese Herzen geschrieben wird. Ich denke, dass Gott alles überschreibt, was nicht zu seiner Natur gehört. Alte Prägungen, all das. Das, wo er heute sagt, heute ist ein Tag des Heils und heute ist ein Tag der Gnade. Heute ist ein Tag der Veränderung. Und jetzt sehe ich, wie Salböl ausgegossen wird auf dieses Herz. Boah, das glänzt. Ein goldenes Herz und da fließt Salböl drüber. Wird total benetzt mit Salböl. Und ein tiefer Friede kommt, der Friede Gottes kommt. Und ich in dir und du in mir. Ich in dir und du in mir. Verbunden mit dir, mit deiner Liebe, mit deinem Friede. Du bist eingehüllt in mir, in meinen Frieden, in mich. Amen. Und ich glaube, dass wir das Schlagzeug, das stand für den Herzrhythmus Gottes, der im Einklang mit unserem Herzen schlägt. Und ich glaube, dass Gott seinen Liebesmantel neu über diese Gemeinde legen möchte und dass er ganz neu heute der Ruf hinausgeht in die Welt und zu dir hinausgeht, damit du ganz vollgesogen bist von dieser Liebe, von der Vaterliebe. Er hält die Arme offen und sagt, komm zu mir, komm heim zu mir ins Vaterhaus. Ich habe schon so lange auf dich gewartet. Und du darfst bei ihm auf den Schoß springen. Egal, wo du jetzt bist und auch wenn du hier bist, du darfst bei ihm sein. Du brauchst keinen Abstand halten. Er möchte sein Liebesherz über dir ausschütten. Und er möchte, dass sein Herz, sein Rhythmus mit deinem Rhythmus schlägt, dass wir verschmolzen sind in seiner Liebe. Und ich glaube, diese Liebe, da kann uns nichts trennen von Gott, weil er sagt, mein Zeichen über dir, mein Kind, mein Sohn, ist meine Liebe zu dir und ich lasse dich nicht fallen, sondern ich gehe mit dir Schritt für Schritt in dieses neue Land hinein. Du gehörst ihm und das, was ihm gehört, mit dem kann er machen, was er möchte. Lass einfach zu, dass er mit dir, mit deinem Leben macht, was er will. Ja, während des Lobpreises habe ich ganz am Anfang, wie es um Erweckung ging, einfach nur Sektflaschen gesehen. Wir hatten alle Sektflaschen in der Hand und das war so wie beim Öffnen kurz ein Strahl. Aber damit war es zu Ende, das hat noch keine Breitenwirkung gehabt. Da war nur ein kurzes Feuer, also Sprudelfeuer. Und dann aber, wie der Sprachengesang war, hat sich der Himmel geöffnet und es hat sich himmlische Substanz niedergesenkt über uns alle, also hier im Raum. Und es hat sich dann wie eine Glocke gestaltet. Wir waren alle da drin, wie so ein Kuchengitter, mit dem man Kuchen abdecken kann. Und es war so eine Liebesglocke, die uns alle verwandelt hat und zubereitet hat. Ja, und das passt zu den anderen Bildern und Worten. Es kam mir dann wie so eine Brutglocke. Er brütet in uns und über uns und mit uns, ja, und bereitet uns zu. Als Waltraud das gesagt hat, mit dem, dass er seinen Liebesbrief in unsere Herzen schreiben will, ich glaube, dass bei einigen noch eine leichte Angst, eine unbewusste Angst da ist, sich Gott ganz hinzugeben und das zuzulassen, dass Gott dein Leben komplett übernimmt, diesen Liebesbrief in dein Herz komplett hineinschreibt. Du bist dir vielleicht dessen gar nicht bewusst oder mit Sicherheit bist du dir nicht da ganz bewusst, dass das so ist. Aber so ein bisschen hast du leichte Vorbehalte. Was ist das mit dieser Liebe? Oder ja, ist es wirklich gut für mich? Teilweise ja, aber komplett. Gott will uns aber komplett haben. Das will er. Und du kannst dich jetzt einfach nochmal hingeben und sagen, in deinem Herzen, Herr, beschreibe mich, ich vertraue dir. Es hat viel mit Vertrauen zu tun, ihm zu vertrauen, dass seine Liebe wirklich bedingungslos ist und das Beste ist, was es in deinem Leben geben kann. Ja, wollen wir uns noch mal einen kurzen Moment dem hingeben, einfach, dass er unser Herz komplett beschreiben darf und uns wirklich übernehmen darf und machen darf in unserem Leben. Ich bete mal vor und du kannst dich eins machen, wie du es hast. Vater, ich danke dir, dass ich dir vertrauen kann, dass du absolut vertrauenswürdig bist. Ja. Ich kann mir nicht so viel unter deiner Liebe vorstellen und kenne sie vielleicht auch nur zum Teil. Aber ich weiß und vertraue darauf und bin sicher, dass du gut bist. Und ich gebe mich deiner Liebe restlos hin. Ich will, dass alle Grenzen fallen in meinem Herzen, dass alle Mauern abbröckeln um mein Herz herum. Übernimm du mein Herz komplett. Schreib du deinen Liebesbrief in meinem Herz. Egal, was es für Konsequenzen haben mag. Ich spreche dir mein Vertrauen aus. Amen. Und jetzt kommt unsere geliebte Irma. Geben wir ihr mal einen herzlichen Applaus. Spürst du, was das für eine Ruhe ist, wenn die Liebe sich ausbreitet? Eine Ruhe und Friede macht sich breit, da wo die Liebe ist. Und ihn zu erkennen, die Liebe zu erkennen, ist alles, was zählt. In unserem Leben, in meinem Leben, in deinem Leben, ihn zu erkennen, ist unsere Leidenschaft. Leidenschaft ist etwas, das Leidenschaft. Ich fange mal heute ganz vorne an bei Adam und Eva. Im 1. Korinther 15, Vers 47 und 48, da steht: Der erste Mensch wurde aus Erde gemacht, er ist irdisch, der erste Adam. Der zweite Mensch stammt vom Himmel, unser Herr. Alle irdischen Menschen sind so wie der erste irdische Mensch. Und alle himmlischen Menschen sind so wie der erste himmlische Mensch. Jesus Christus. Alle himmlischen Menschen sind so wie er. Wie der erste himmlische Mensch. Unser Bruder. Weißt du, früher als Kinder haben wir immer gesagt, ich bin mit dir verwandt. Nö, das stimmt überhaupt nicht. Und dann haben wir gesagt, doch, von Adam und Eva her. Und das hat gestimmt, weißt du, so lange, bis wir erkannt haben, dass Jesus Christus unser Herr ist und ihn angenommen haben. Und dann hatten wir mit dem nichts mehr zu tun, weil dann sind wir mit ihm verwandt. Er ist unser Bruder und er ist unser König. Wir haben denselben Vater wie Jesus Christus. Und deshalb ihn zu erkennen, diese Liebe zu erkennen, wir müssen ihn immer wieder in den Fokus nehmen. Also wir sind hier auf dieser Erde, in diesem Weltsystem und müssen uns immer mehr bewusst werden, wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind Himmelsbürger. Wir sind Himmelsbürger und deshalb richten wir unseren Fokus immer, immer mehr und immer wieder und immer öfter auf ihn, auf unseren Herrn, auf Jesus Christus. Weißt du, und ich habe das so gesehen, wenn wir unser Handy nehmen und auf einem Bild einen bestimmten Punkt anschauen wollen und den in Fokus nehmen, dann ziehen wir das so größer, ziehen das auseinander und dieser Punkt erscheint uns, wird schärfer und das andere, das verschwindet. Das geht einfach weg, das geht in den Hintergrund. Und so müssen wir das machen, wenn wir hier auf dieser Erde sind. Weißt du, wenn die Probleme da sind, wenn wir mittendrin sind und denken, oh, Hilfe, dann fokussieren wir und dann verschwindet das alles, dann kommt dieser Friede, diese Liebe, diese Ruhe, so wie wir es gerade gespürt haben. Und dann kommen die Lösungen hervor. Weißt du, und Gott hat uns Menschen oder die Menschen so geschaffen, in Abhängigkeit zu ihm, weißt du, dass wir aus seinem Geist leben, uns nähren aus seinem Geist. Unser Geist ernährt sich aus seinem Geist und wir geben aus ihm. Wir haben nichts aus uns, sondern wir sind so angelegt, dass wir von nehmen müssen, irgendwoher. Wir nehmen es von ihm, um geben zu können, um leben zu können und diese Liebe zu geben können. Und deshalb hat er im Garten Eden diesen zwei Bäume gepflanzt, den Baum in der Mitte, den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und da hat er gesagt, esst nicht davon. Esst nicht davon, hat er gesagt. Wir sollten einfach von ihm nehmen und leben, von ihm nehmen und geben. Und er wollte gar nicht, dass wir mit dem Bösen konfrontiert werden, er wollte nicht, dass wir den Bereich des Bösen kennenlernen. Das hat er gar nicht für uns vorgesehen. Und deswegen hat er gesagt, es ist nicht von dem. Aber wir kennen die Geschichte und Adam hat es leider verpasst. Er hat es verpasst. Und seitdem ist der irdische Mensch gezwungen, vom Satan zu nehmen. Weißt du, die von ihm geleiteten Menschen, die vom Satan müssen nehmen einfach, weil sie von Gott getrennt sind. Sie können nicht mehr aus Gott leben, sie sind von Gott getrennt. Und weil wir so angelegt sind, dass wir nehmen müssen, haben sie keine andere Wahl, als aus dem Geist der Welt, der einfach vom Fürst der Welt, vom Satan regiert wird, zu nehmen. Das ist ein großes Dilemma. Und ja, in dem getrennt von Gott bedeutet einfach getrennt vom Baum des Lebens, getrennt von der Quelle des Lebens. Und es ist so eine große Not, so ein großes Übel. Und die Menschen, die erkennen das gar nicht. Die wissen das gar nicht. Und deshalb, ja, danke Jesus, er hat es erledigt, er hat es gemacht. Weißt du, unser König, wir sind total von ihm abhängig, total von ihm abhängig. Und in dieser großen Liebe, wie wir heute gehört haben, gespürt haben, hat er es gemacht, Andreas hat schon gesagt, er hat es gemacht aus Liebe. Ist er dieser Not begegnet, diesem Grundübel, ohne Gott leben zu müssen, diesem Grundübel ist er begegnet und hat am Kreuz, weißt du, in sich diesen menschlichen, irdischen Teil hat er getötet am Kreuz. Weißt du, das Erbe, das er von seiner Mutter bekommen hat. Dieses Teil hat er am Kreuz getötet und er ist auferstanden. Auferstanden, weißt du, vollkommen aus Gott, vollkommen aus Gott. Himmlischer Mensch ist auferstanden und wir mit ihm. Weißt du, wir mit ihm, sie ist des Rätsels Lösung. Weißt du, wir mussten nicht unser Leben lang mit dieser Lüge rumlaufen. Aber ich weiß, immer wieder schleicht sich was Irdisches ein bei uns im Leben. Was Irdisches. Irgendwann kommt was, dem wir ein bisschen Gehör schenken und dann doch einfach glauben. Und da müssen wir erkennen und wissen, nein, das bin ich nicht. Das gehört absolut nicht mehr zu mir. Das hat Jesus Christus am Kreuz für mich erledigt. Und ich setze meinen Fokus, weißt du, auf den himmlischen Menschen. Auf den himmlischen Menschen. Und ich erkenne ihn und ich sehe ihn. Und ich weiß, ich kenne das Geheimnis. Weißt du, ich kenne das Geheimnis. Kennst du das Geheimnis auch? Es steht in Kolosser 1,27. Es ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Weißt du, dahin muss der Fokus gehen. Wenn wir auf Christus schauen, ihn sehen, dann sehen wir uns, unser Innerstes, unseren himmlischen Menschen, der vollkommen aus Gott geschaffen ist, vollkommen auferstanden zu neuem Leben. Das Alte ist vergangen, es ist vergangen, es ist vergangen, es ist vergangen. Und dann heißt es, siehe, Neues ist geworden. Und unser Fokus geht auf das Neue. Siehe, Neues ist geworden. Siehe, Neues ist geworden. Weißt du, in dir und in mir ist Neues geworden, weil Christus als neuer himmlischer Mensch aus dem Tod auferstanden ist, aus Liebe zur Welt, aus Liebe zur Welt. Und weißt du, so weit wie wir in unserem Herzen diese Erkenntnis, diese Offenbarung bekommen, so weit der Christus in uns offenbar wird. Weißt du, wenn er offenbar wird, werden wir mit ihm offenbar. Er wird offenbar in uns und wir werden damit offenbar. Und diese Welt erkennt ihn. Weißt du, Erkenntnis der Herrlichkeit. Es ist die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes bedeckt die ganze Erde. Weißt du, wir sind schon da, überall auf der ganzen Welt. Und er baut ja seinen Leib. Er baut ihn aus Liebe. Weißt du, er ist es. Er führt zusammen. Er spricht zu den Herzen. Er spricht zu den Herzen. Und er, und so wie es in uns offenbar wird, dieser Christus, so wird die Herrlichkeit sichtbar, offenbar, die Erkenntnis Gottes, die Erkenntnis der Herrlichkeit breitet sich aus und bricht durch jetzt in dieser Zeit. Amen. Ja, die Erkenntnis der Herrlichkeit nimmt wirklich zu. Die Leute werden es erkennen. Weißt du, Gott wird sichtbar durch seine Söhne, durch seine Töchter, durch uns wird er sichtbar. Und die Herrlichkeit nimmt wirklich zu auf dieser Welt. Weißt du, es ist genauso, wie es in der Welt einfach finsterer wird, kannst du auch beobachten. Genauso dreht Gott wirklich an dem Herrlichkeitshebel und dreht die Herrlichkeit wirklich hoch. Ja. Weißt du, und er will wirklich, dass es sichtbar wird. Er will, dass es sichtbar wird. Und wir, weißt du, wir, die die Herrlichkeit haben, weißt du, wir wurden neu geschaffen. Das hast du gehört, wir wurden neu geschaffen aus Gott durch Jesus. Weißt du, und wir tragen diese Herrlichkeit. Wir sind Träger dieser Herrlichkeit. Und wir halten auch nicht hinterm Berg mit dieser Herrlichkeit. Ja, weißt du, wir geben es einfach weiter. Ja, wir strahlen das aus. Weißt du, wusstest du, dass du verstrahlt bist? Ja? Weißt du, wusstest du das? Also wenn du mit, weißt du, wenn, wenn du mit Atomenergie, müsste, vielleicht kann der Joshua da noch ein bisschen mehr drauf eingehen, weißt du, wenn du da damit in Berührung kommst, weißt du, dann bist du verstrahlt, ja, und genauso sind wir verstrahlt mit der Herrlichkeit Gottes, weißt du, weil die Herrlichkeit Gottes ist was, was durch Jesus in uns eingezogen ist, weißt du, es ist in uns drin, weißt du, es ist in uns drin, weißt du, und es kommt hervor, weißt du, und klar, in dem, sagen wir, es gibt schon unterschiedliches Maß, wie es hervorkommen kann, das hat auch damit zu tun, wie deine Seele einfach schon erneuert ist, wie du verwandelt bist, weißt du, aber es kommt hervor, ja, und so wie Paulus schreibt in Epheser, wie es auch Wahrheit ist in Christus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung. Weißt du, wir werden erneuert. Das ist ein Prozess. Wir alle sind in einem Prozess und wir alle werden erneuert. Aber das Gute ist, ja, wir werden erneuert und da geht es weiter und den neuen Menschen angezogen habt. Wir haben den neuen Menschen angezogen. Wir haben Jesus aufgenommen. Wir haben diesen neuen Menschen angezogen, ja, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist das, was Gott aus uns gemacht hat. Das ist das, wozu wir geworden sind durch Jesus Christus. Weißt du, wir wurden geschaffen aus ihm und wir haben diesen neuen Menschen angezogen. Ja, wer hat ihn angezogen? Ja, wer von euch hat ihn angezogen? Weißt du, du kannst den neuen Menschen nur anziehen, wenn du das Alte abgelegt hast. Ja, und dafür haben wir uns ein für alle Mal entschieden. Weißt du, wir haben uns entschieden, wir haben Jesus aufgenommen und gleichzeitig ist so, dass es einfach ein gewisser Prozess ist. Ja, und Paulus gibt da einfach weiter Anweisungen dafür und er sagt in Epheser 5 dann, sagt er, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Weißt du, wir sind Gottes Nachahmer. Jesus ist unser Vorbild. Weißt du, wir können auch in der Schrift, wir können einfach nachlesen, was Jesus getan hat auf dieser Erde. Du kannst dir die Beispiele holen, weißt du, wo Jesus Hände aufgelegt hat und Kranke wurden gesund. Also, und wir sind Gottes Nachahmer. Weißt du, wir tun das, wovon uns berichtet ist, was Jesus getan hat. Und er ist ja, er lebt ja heute in uns, weißt du, es ist heute unser Job, diese Werke zu tun. Und er hat es ja auch gesagt, dass wir die Werke tun werden. Ja, größer werden die Werke sein, ja, die ich getan habe, als wie geht die Stelle? Also wir, jedenfalls tun wir, jedenfalls hat er gesagt, dass wir die größeren Werke tun werden. Ja? Weil er ist uns vorangegangen. Weißt du? Wir stehen auf ihm, auf dem Erlösungswerk, was er vollbracht hat. Da stehen wir drauf und das macht es uns möglich, einfach diesen Weg weiterzugehen und weiter Werke zu tun. Aber genau dazu sind wir da. Genau dazu sind wir geboren. Genau dazu sind wir berufen worden. Ja? Und er sagt, und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Ja, dazu sind wir berufen, in der Liebe zu wandeln. Und du hast vorher schon gehört, weißt du, der Andreas hat es gesagt, über diese Liebe. Die Liebe ist einfach diese mächtige Power, die alles verwandelt. Die alles verwandelt. Weißt du, die alles verwandelt. Liebe dreht einfach alles um. Ja? Weißt du, in der Welt siehst du vielleicht Hass und Hass bringt Zerstörung. Aber diese göttliche Liebe, weißt du, sie bringt alles hervor. Weißt du, die göttliche Liebe, die bringt die Dinge zum Aufblühen. Die Liebe Gottes, sie shiftet einfach Situationen. Die Liebe Gottes, weißt du, sie shiftet einfach ganze Persönlichkeiten, weißt du, die Liebe Gottes hat die Fähigkeit dazu, wirklich Menschen zu verändern, Menschen wirklich rauszuholen aus ihrer Situation, wo sie gerade drin sind, weißt du, und sie wirklich zu verwandeln, wirklich in dieses göttliche Leben hineinzuführen. Die Liebe hat wirklich die Power dazu. Und ich hatte einfach das so als Bild gesehen. Ja? Vielleicht kennst du diese, also es gibt es im Bereich von Schutzausrüstung, gibt es so Protektoren, weißt du, wenn da wirklich eine Krafteinwirkung da drauf geht, dann werden die hart. Wenn man die schlagartig hat, das ist einfach eine Eigenschaft von diesem Material. Und ich habe einfach so gesehen, einfach das Umgekehrte, wie wenn die Liebe wirklich was berührt, dann wird es total weich. Dann wird es total weich, ja. Die Liebe, weißt du, wenn was wirklich hart geworden ist. Es gibt Menschen, die haben einfach in ihrem Leben Dinge erlebt, die einfach nicht gut sind, weißt du. Und sie haben einfach ihr Herz hart gemacht, aber wenn die Liebe Gottes kommt und sie berührt, dann wird das Herz weich. Weißt du, dann wird das Herz weich, weil die Liebe hat wirklich die Fähigkeit dazu. Die Liebe hat die Macht, wirklich das zu ändern, das zu shiften, Herzen weich zu machen, weißt du, Dinge zum Aufblühen einfach zu bringen. Weißt du, diese Liebe ist auch der Dünger und der Zündstoff, ja, weißt du, die Liebe überall, wo Liebe hinkommt, weißt du, da blüht das Leben auf, weißt du, in Familien, im Natürlichen kannst du sehen, wo Kinder wissen, dass sie geliebt sind, weißt du, die blühen auf, ja, und genauso ist es in unserem Leben, wenn wir das Bewusstsein haben, wir sind geliebt von Gott, weißt du, ich habe immer wieder so gewisse Phasen oder Schritte einfach erlebt, wo ich eine neue Erkenntnis bekommen habe, wie sehr ich geliebt bin von Gott. Und das waren immer Momente und Schritte, wo ich einfach stark auch geworden bin. Im Glauben, weißt du, bin ich stark geworden, weil ich weiß, Gott steht hinter mir. Gott, weißt du, steht nicht nur hinter mir, sondern er ist in mir. Ja, und in mir ist all das, was es braucht für die Situation, die mir begegnet. Ja, und das macht mich stark, das macht mich kühn und all das bewirkt diese Liebe. All das bewirkt diese Liebe, weißt du, die Liebe ist wirklich mein Gott ist Liebe. Die Liebe ist einfach dieser göttliche Motor, der alles antreibt. Die Liebe ist einfach auch dieser Motor, der uns antreibt, wirklich Leute, die unerrettet sind, die unerreicht sind, wirklich auf sie zuzugehen. Weil diese Liebe, dieser Motor ist in uns, der uns antreibt, sie reinzuziehen. Weißt du, wir sehen einfach die Verlorenen und wir haben ein Herz wirklich da. Barmherzigkeit und wir gehen auf sie zu. Es ist diese Liebe, die uns da antreibt. Diese Liebe, weißt du, die Liebe in uns, die er in uns hineingelegt hat. Weißt du, sie kann kein Leid sehen. Weißt du, sie kann keine zerbrochenen Menschen sehen. Weißt du, die Liebe ist wirklich dieser Motor, der uns antreibt, wirklich auf Leute zuzugehen, der uns antreibt, den Leuten die gute Nachricht zu bringen, der uns antreibt, wirklich Hände aufzulegen, für Leute zu beten, dass sie wieder gesund werden, weißt du, in ihrem Körper gesund werden oder in ihrer Seele gesund werden. Es ist diese Liebe, die uns antreibt, weißt du, und das ist einfach dieser Motor, der uns Tag für Tag Energie liefert, uns antreibt, weil es weißt du, uns am Leben erhält, ja, oder ja, erhält, ja, uns wirklich dieses Leben gibt und auch durch uns heraus das Leben wieder weitergibt zu anderen Menschen. Amen. Amen. Ja, die Liebe Gottes, wir haben es gehört, ist etwas, was einfach fantastisch ist. Wir dienen einem Gott, der größer ist als alles andere. Und ich möchte euch mal mitnehmen in den Thronsaal Gottes. In der Offenbarung 4 ist das beschrieben, eine Stelle, die mich immer wieder begeistert. Und da gibt es vier lebendige Wesen. Das eine Wesen gleich dem Löwe, der andere gleich dem Stier. Der dritte gleich im Mensch und der vierte gleich im Adler. Und diese vier lebendigen Wesen, ich lese euch mal vor, Vers 8, sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, heilig, heilig, Herr Gott, Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Also da gibt es vier lebendige Wesen, die nichts anderes machen, als Gott zu anbeten, ihn zu preisen, Tag und Nacht. Ich möchte dich ermutigen, damit einzusteigen, Gott zu preisen, zu loben. Weil jedes Mal, wenn du das machst, bist du Teil von dieser großen Familie. Ja? Nicht nur hier auf Erden, sondern auch in der unsichtbaren Welt, mit allen Wesen, die es dort gibt, mit den Engeln, mit der mit der Wolke der Zeugen, die permanent Gott preisen und Gott loben. Jetzt gehen wir mal wieder zurück auf die Erde, aber nicht jetzt hier, sondern 2000 Jahre zurück, als Jesus nach Jerusalem eingezogen ist. Ja, die Szene kennt ihr, auf einem Fohlen nach Jerusalem rein, und da gab es eine große Menge, und sie lobten Gott freudig mit lauter Stimme über alle Wunderwerke, die sie gesehen hatten. Ja, und ich lese euch vor, das ist Lukas 19, Vers 38. Gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn, Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Ja, also die haben Gott gepriesen, die haben Jesus gepriesen und haben alles reingelegt, ja, was sie so hatten. Und dann kamen die Pharisäer und haben gesagt, Moment hier, also Jesus, das geht jetzt aber nicht hier. Du musst sie ja jetzt da mal zurechtweisen. Ja. Und wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Ja, das heißt, es gibt einen permanenten Lobpreis, und wir sind aufgefordert, Teil davon zu sein. Und jedes Mal, wenn wir das tun, dann sind wir Teil von dieser Familie, indem wir Gott loben, Gott preisen mit allem, was in uns ist. Ja, Jesus, der König der Könige, der Herr der Herren, der über allem steht, das Lamm auf dem Thron, ja, das geschlachtet wurde für die Sünde der Menschheit, das fleischgewordene Wort, ja, das Alpha und das Omega. Und immer wenn wir damit reingehen, dann machen wir uns Teil davon. Ja, und das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Und zwar nicht nur einfach, weil das was ist, wo wir sagen, okay, wir machen Lobpreis, das gehört halt irgendwie dazu. Am Anfang vom Gottesdienst macht man Lobpreis. Oder das ist halt eine Möglichkeit, näher an Gott reinzukommen oder bestimmte Dinge zu erleben. Sondern einfach nur, weil er würdig ist. Weil er angebetet werden muss. Sein Name ist höher als alles andere. Er ist groß, er ist mächtig, und jedes Mal, wenn wir das tun, ja, dann sind wir Teil von dem Ganzen. Und was ich ganz wichtig finde, das möchte ich euch heute mitgeben, tut das, egal ob es euch gut geht, ihr denkt, ihr seid oben auf der Welle, ja, im Leben läuft gerade alles, vielleicht hast du im Job eine neue Gehaltserhöhung bekommen, in deiner Familie läuft es toll, keine Ahnung, viele Freunde, ja, alles gut, dann nützt deine Zeit, lob Gott, gib ihm die Ehre, preise ihn. Ja. Aber vielleicht gibt es auch eine Zeit in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, du bist ganz unten, ja, du bist irgendwo im Keller, du bist irgendwie traurig, du hast eine Leere in dir, vielleicht hat dich jemand verletzt. Ja. Ja, kennen wir alle, die Situation gibst, sind wir mal ehrlich, aber gerade da, schau weg von dir selber. Schau hin nach oben, preise ihn mit allem, was in dir ist. Ja? Und dann machst du dich Teil von diesem Universum, von der Wolke der Zeugen, mit den Engeln, mit denen du eben Gott dann preist. Und nicht als Mittel zum Zweck, sondern einfach nur, weil er würdig ist, weil er angebetet werden muss, weil er über allem steht. Ja. Ich möchte euch nochmal zurück mitnehmen in den Thronsaal Gottes. Ich habe euch nämlich da noch was unterschlagen. Neben den vier lebendigen Wesen aus Offenbarung 4 gibt es da noch 24 Throne, ja, mit den 24 Ältesten drauf. Und das müsst ihr euch vorstellen, das sind ja Myriaden von Engeln, von ja, die ganzen Christen, die eben gestorben sind und eben dort jetzt bei Gott sind, die Gott loben, und ganz vorne, bei dem Thron Gottes gibt es diese 24 Ältesten und die 24 Throne. Ja, und als die vier lebendigen Wesen Gott gepriesen haben, dann stimmen die Ältesten mit ein. Und ich lese euch mal vor, Vers 10. Und die 24 Ältesten, sie fallen nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und den anbeten und beten den an, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Und werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Also die 24 Ältesten, die auch eine Würde bekommen haben, die ausge, Wiesen sind, ja, die einen Siegeskranz hatten, ja, die sind niedergekniet und nicht nur niedergekniet, sie haben sich niedergeworfen, ja, und sie haben auch ihre Siegeskränze nicht einfach abgelegt, sondern sie haben sie niedergeworfen, also Blick weg von sich selber. Es geht nicht um sie, sondern es geht um Jesus. Und das möchte ich uns allen mitgeben, ja. Lasst uns mehr den Blick von uns selber wegnehmen, von unseren Problemen, von unserer Berufung, von unseren Wünschen, von unserer, was auch immer, Lehre oder egal, ob es dir gut geht oder eben schlecht geht. Nimm dir die Zeit, schau weg von dir, schau hin zu Jesus und preis ihn mit allem, was in dir ist. Ja, und das möchte ich uns mitgeben. Nimm den Tag morgen, die nächsten Tage, die Zeit, die du hast, ja, setz sie ein, um Jesus anzubeten. Einfach nur, weil er es verdient hat, weil er würdig ist. Wenn wir uns zum Beispiel das Vaterunser anschauen, was Jesus uns mitgegeben hat in Matthäus 6, Vers 9, ja, da sehen wir das genauso. Zu Beginn, da heißt es, unser Vater, der du bist in den Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ja, da geht es nicht um uns erstmal, da geht es um ihn. Blick nach oben und dann kommen erst wir, dann kommen erst unsere Wünsche, ja, oder unser Thema, unser tägliches Brot und so weiter. Aber das kommt zuallererst. Oder auch, als die Pharisäer Jesus gefragt haben, was denn das größte Gebot im Gesetz ist, Matthäus 22, Vers 37, da hat Jesus gesagt, kennt ihr alle, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Also alles, was dich ausmacht, einsetzen, um Jesus zu preisen. Ja, alles geben, was du eben so hast. Und auch auf eine kreative Art und Weise. Jeder von uns ist anders. Jeder macht Dinge anders. Jeder hat andere Stärken. Setz dein Ich ein, um Jesus groß zu machen und zu preisen. Na, ich zum Beispiel, ich gehe sehr gerne spazieren. Das ist so meine Zeit, wo ich Gott einfach toll anbeten kann. Da bin ich in der Natur, in seiner Schöpfung. Und ich hatte mal einen Tag, da habe ich halt auch gesagt, Herr, ich will dich loben mit meinem ganzen Herzen und mit meinem ganzen Verstand und mit allem, was in mir ist und mit meiner ganzen Kraft. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ich muss es irgendwie ausdrücken. Und dann habe ich mir gedacht, okay, habe ich mir da vorne irgendwo so einen Baum ausgesucht. Dann habe ich gesagt, ich laufe jetzt bis da vorne alles, was meine Pumpe hergibt, ja, was meine Muskeln hergeben. Und dann habe ich irgendwo im Wald, keiner hat es gesehen, und ich bin da losgerannt mit allem, was ging. Es waren 150 Meter oder so, also schon eine Strecke. Ich kam dort an, Puls 200, völlig kaputt. Ja, aber ich habe irgendwie, als dann mein Puls langsam runterging und meine Atmung wieder normaler wird, ich habe einfach gemerkt, wie sich Gott darüber gefreut hat. Ja. Das war jetzt nicht, weil ich das in der Bibel gelesen habe oder sonst was. Es war einfach, ich habe gedacht, ich muss jetzt meine Liebe irgendwie ausdrücken. Und ich habe gespürt, Gott hat es gefallen. Ja. Und das, ich möchte euch einfach mitgeben, nehmt eure Zeit, eure Kraft, alles, was ihr habt, schaut nach oben, weniger auf euch, ja, eure Berufung, euer Ziel, eure Nöte, das ist alles wichtig, ja, aber allerwichtigste ist, dass er gepriesen wird. Und dann sind wir Teil von dem Ganzen, da sind wir Teil der ganzen Familie, nicht nur hier auf der Erde, sondern eben auch im Himmel, wo permanent der Name Jesus groß gemacht wird, angebetet wird, verherrlicht wird. Und das möchte ich euch mitgeben, uns mitgeben, lasst uns da richtig uns reingeben und ihn groß machen. Amen. Ja, genau. Ich habe eine Stelle aus Matthäus 18, Vers 3. Da heißt es, und als Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, stellte er es in die Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrtet und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Genau, also Jesus hat einfach ein Kind genommen und hat gesagt, ja, einfach, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann kommt ihr gar nicht ins Reich Gottes hinein. Und Ich glaube, vorher haben die Jünger ihn irgendwie zurechtgewiesen, dass er sich doch nicht so mit den Kindern beschäftigen soll, sondern eher mit den Großen oder so. Aber also Gott sagt, hey, wir sollen eigentlich so wieder werden wie die Kinder. Das heißt jetzt nicht, dass du irgendwie deine Sandelsachen wieder rauskramen sollst und einen Sandkasten. Kannst du auch machen vielleicht. Aber es heißt, weißt du, es ist, glaube ich, auch so ein kindlicher Glaube. Einfach, weißt du, wo du einfach Dinge nimmst wie ein Kind, wo du Dinge einfach annimmst, wie ein Kind und nicht die großen Gedanken darum machst. Und es ist mir die Woche eingefallen, ich hatte irgendwie so, ich bin ja auch von Kind an gleich im Glauben aufgewachsen, kannte das alles schon und habe dann so als Teenager, wo man sich so richtig mal auch richtig bewusst entschieden hat, sein Leben wirklich für Jesus zu leben, ist mir irgendwann mal so gekommen, hey, ich weiß ja, dass es Gott gibt, ich kenne das alles schon, ich weiß, wir sind erlöst, ich weiß, alles ist schon getan. Die in meiner Klasse, die müssen das eigentlich nur hören und dann wissen die es auch und dann Thema erledigt, weißt du? Und dann hatte ich auch mal ein paar Freunde in die Gemeinde mitgenommen und dachte, ja gut, die müssen es ja nur hören und fertig. Aber irgendwie hat es dann doch nicht so ganz funktioniert. Und weißt du, das ist, glaube ich, so, wo man vielleicht, wo dann das Erwachsensein vielleicht eintritt und man irgendwie realistisch wird und sagt, also habe ich dann alles Mögliche gehört, habe ich von auch jemand, der sehr evangelistisch unterwegs war, der dann trotzdem gesagt hat, gehört, ja, Menschen brauchen eigentlich eine ganz harte Krise, die müssen ganz am Boden sein, sonst nehmen sie Jesus nicht auf, sonst sind sie viel zu stolz und viel zu, was weiß ich alles. Und das ist aber irgendwo, ich meine, was müsste das für ein Evangelium sein? Weißt du, was müsste es für ein Evangelium sein, wenn du wirklich ganz am Ende sagst, okay, das ist jetzt mein Notgroschen oder mein letzter Stängel, versuche ich es damit. Ich meine, bei manchen ist es so, aber weißt du, ich meine, die sagen dir auch alle, hey, hätte ich das nur früher gewusst, wäre ich da früher mal drauf gekommen. Und weißt du, es gibt auch viele Menschen, die es eben nicht so heftig gebraucht haben. Weißt du, es gibt zum Beispiel, findest du in der Bibel direkt das Beispiel vom eigentlich den ersten Heiden, der zu Jesus gekommen ist, das war Cornelius. Und der hat zumindest als Jesus dann Petrus zu ihm geschickt hat, heißt es davon, dass er vor allem durch sein Geben und Almosengeben Gott aufgefallen ist. Das heißt, er hatte Kohle. Also der war jetzt nicht irgendwo ganz am Ende und hat gesagt, okay, ich brauche irgendwas, was mir hilft, sondern der hat einfach gewusst, hey, ich habe alles, es braucht mehr als das. Es muss ja mehr geben als das, was ich bisher habe und hat sich dann wahrscheinlich nach Gott ausgestreckt. Also es ist nicht so, dass nur die ganz am Ende sind, Jesus finden können, sondern es ist dann, genau, es kann jeder von Gott erreicht werden. Und dann gibt es auf der anderen Seite das Erwachsenwerden oder das, wo man dann so in die Richtung geht, okay, vielleicht hat es nicht gereicht, das Wort zu hören, vielleicht muss man es ganz ausgeklügelt hören oder man muss die richtigen Argumente hören. Und dann gibt es dann alles mögliche Interessante, wo man dann argumentiert, Debatten macht oder auch so, gerade im wissenschaftlichen Bereich nennt man es dann oft Apologetik, wo man einfach so ein bisschen, ja, Argumente macht, warum trotz der wissenschaftlichen Tatsache oder dem es trotzdem irgendwie Gott gibt. Und ich meine, das hat vielleicht irgendwo seinen Platz, aber ich merke immer so, wenn ich mich auch, ich beschäftige mich da auch manchmal mit und interessiert mich manchmal auch, aber ich merke irgendwie, das ist eigentlich gar nicht für die Ungläubigen, sondern es ist mehr für die Gläubigen, um in ihrem Glauben bestätigt zu werden. Und das ist ja gut, aber weißt du, ich habe so gemerkt, wenn du mit Atheisten, mit so Argumenten, die reagieren da einfach, die kommen dann halt mit dem nächsten neuen Ding, weißt du, das interessiert die nicht. Und genau, und das ist, glaube ich, auch, ist es auch, wo du dann einfach denkst, ja, okay, es muss intellektuell genug sein, damit man es irgendwie nehmen kann. Aber das ist irgendwie auch nicht die Antwort. Und genau, und das Wort Gottes, Paulus sagt im Wort Gottes eigentlich genau, was es eigentlich nämlich braucht. Da redet er in 1. Korinther 2 ist es, Verse 3 bis 5. Und da sagt er, und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und vielem Zittern. Und meine Rede und Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Das heißt, er sagt, weißt du, es waren eben nicht so überredende Worte, es waren eben nicht, im nächsten Vers redet er auch von Menschenweisheit, es war eben nicht das, dass Paulus der ja wirklich schlau war, aber es war nicht, dass der mit schlauen Sprüchen gekommen ist, sondern es war einfach, dass er, dass mit seiner Predigt die Erweisung der Kraft kam. Also es ist Kraft geflossen, es ist wirklich was ausgegangen davon. Es war nicht nur Geplapper, es war nicht nur, dass er irgendwas erzählt hat, sondern da war wirklich eine Kraft, die da mitgegangen ist. Und das ist auch, es ist natürlich so, dass Kraft per Definition ist Kraft etwas, was bewegt. Also wenn du es dir ganz simpel physikalisch anschaust, vielleicht kennt man die Formel noch aus dem Schulunterricht, F ist gleich M mal A, das heißt so viel wie die Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Beschleunigung ist immer, wenn sich was bewegt. Das heißt, wenn eine Kraft wirkt, dann muss sich was bewegen. Das ist immer so, wenn eine Kraft wirkt, dann muss sich irgendwas bewegen. Und da ist es dann auch so, du hast ja dann noch die Masse irgendwie drin. Das heißt, natürlich, okay, es gibt vielleicht Leute, die ein bisschen dem sich mehr widersetzen oder weniger. Und dann ist es vielleicht so, dass manche sofort zum Altar vorrennen und manche brauchen ein bisschen. Aber der Punkt ist, wenn die Kraft am Wirken ist, dann werden sich Dinge ändern, dann wird sich was bewegen. Und das ist sogar, die muss gar nicht so stark sein. Das kann, wenn sie dauerhaft ist, dann wird sie auch was bewegen. Das siehst du zum Beispiel bei Flüssen oder im Wasser, wenn dann das Wasser dauerhaft über so einen Stein strömt, mit der Zeit wird er richtig schön glatt. Das dauert manchmal eine Weile, aber es passiert. Und weißt du, Gott hat ja die stärkste Kraft, weißt du, und Gott ist die stärkste Kraft. Und weißt du, die ist auch wirksam. Und ich glaube, was es einfach braucht, ist, dass wir uns wirklich der Kraft voll aussetzen. Und weißt du, das, was dann natürlich auch passiert ist, ist nicht nur so, oh ja, schön Kraft getankt wieder im Gottesdienst. Was dann natürlich auch passiert ist, die bewegt ja nicht nur die anderen Menschen, die bewegt ja auch uns. Das heißt, die wirkt an dir, die verändert dich. Und das ist vielleicht auch nicht immer angenehm. Aber weißt du, ich glaube, dem musst du dich aussetzen. Weißt du, es ist auch, wenn du mit dem Auto fährst, wenn du da irgendwie auf 100 hoch beschleunigst, ist auch nicht immer angenehm. Also inzwischen ist man es gewohnt, weil man jeden Tag mit dem Auto fährt, aber es ist nicht so richtig angenehm immer. Und du brauchst es aber, um von A nach B zu kommen. Und genauso ist es, weißt du, du musst dich der Kraft Gottes aussetzen. Und auch wenn es mal nicht angenehm ist oder auch wenn mal dann Dinge hochkommen, wo es Veränderungen braucht, wo du denkst, oh, wo es dann nicht so angenehm ist, müssen wir uns dem trotzdem aussetzen, weil nur so können wir wirklich, kann diese Veränderung wirklich in uns geschehen und dann wird sie auch in der Welt geschehen, weil die Leute sehen, hey, guck mal, bei denen ist was anders. Und dann werden sie neugierig. Und ich habe mir dann auch so zurückgedacht, es ist gerade in der Geschichte bei den ersten Christen war es ja auch so, die waren im alten Rom, die sind dadurch aufgefallen, dass sie einfach anders waren, dass sie einfach, da war einer der größten Faktoren, dass sie Nächstenliebe hatten, wo im Rom jeder an sich selbst gedacht hat, jeder sich selbst der Nächste war, haben die noch nach ihrem Nächsten geschaut, haben die sich um die gekümmert, obwohl sie genügend Probleme hatten, weil sie wurden verfolgt, sie wurden in die Arena geschickt, alles Mögliche, aber die haben trotz allem noch Zeit gefunden, von sich wegzugucken und wirklich nach ihrem Nächsten zu schauen. Und weißt du, das hat die Menschen berührt. Weißt du, es war wirklich, ich glaube, als dann am Ende irgendwann Konstantin dann Christentum zur Staatsreligion gemacht hat, da waren schon, glaube fast die Hälfte des ganzen Römischen Reichs war schon christlich. Weißt du, da ist schon, das hat einfach eine Frucht gehabt. Und es war jetzt nicht, weißt du, es waren nicht die starken Dinge. Das waren nicht irgendwie starke, die hatten ja keine Armee oder mit irgendwo, mit der die es eingenommen haben, sondern es war einfach wirklich reine Nächstenliebe. Das war einfach auch, und es schien oft demütigend. Weißt du, wenn du dir mal anguckst, wie das von außen aussah oder wie das, glaube ich, auch viele Historiker oder der damals gesehen haben, die haben die Christen für Witzfiguren gedacht. Die haben gesagt, hey, guck mal, wenn die in die Arena kommen, die kämpfen nicht mal. Die müssen wir, wenn wir die in die Arena schicken, müssen wir die den Löwen zum Fraß vorwerfen, weil die nicht mal sich verteidigen, nicht mal kämpfen. Weißt du, die sahen aus wie die Lachnummer. Aber weißt du, Gott hat einfach diese Hingabe und auch an die Kraft Gottes, Gott hat das benutzt, um wirklich das damals größte Reich der Welt einfach komplett umzukrempeln. Und weißt du, genau das Gleiche kann Gott heute tun, weil die gleiche Kraft ist immer noch wirksam in uns und wenn wir uns der aussetzen, dann ist es wirklich so, dass wir wirklich nur kindlich uns dieser Kraft aussetzen müssen und dann wird Gott alles tun, was es braucht, um diese Welt zu verändern. Amen. Ja, wir haben einen absolut gewaltigen Gott. Den einzig gewaltigen Gott, den es überhaupt gibt. Es ist immer wieder für mich auch faszinierend und interessant zu sehen und zu hören, von welcher Seite man ihn überall so angucken kann. Das, was Patrick da sagte, dieses in Offenbarung 4, das beschäftigt mich in letzter Zeit auch immer mehr, einfach wirklich da reinzugehen in den Himmelsbereich, in den Thronsaal und wirklich auch gucken, was passiert da. Und diese 12 Ältesten, die sich da niederwerfen, ich finde, das ist so faszinierend. Die könnten doch auf ihren Thronen sitzen bleiben, tun sie aber nicht. Ununterbrochen stehen sie auf, schmeißen sich hin, schmeißen ihre Kronen hin, nur um zu jubeln und zu sagen, Halleluja, groß ist unser Gott. Können wir uns ein Beispiel dran nehmen, ich jedenfalls. Weil das ist diese Sache, das mit dem Fokus. Worauf schauen wir? Worauf richten wir unseren Blick? So wachsen wir auch. Und das ist dann auch, was in unserem Herzen ist. Und das kommt dann auch raus. Und das sieht man dann natürlich auch. Und es ist das Recht des Gottes Jakobs, steht in der alten Luther-Übersetzung, dass wir ihn loben und preisen. Das ist sein Recht. Es ist sein Recht, weil er ist Gott. Nur er ist Gott. Und wir sind neue Schöpfung. Heutzutage sind wir, seit 2000 Jahren haben wir die Möglichkeit, neue Schöpfungen zu sein. Aber Gott war schon mit den alten Schöpfungen, er war immer da. Es sind ja seine Geschöpfe gewesen. Wir alle sind ja seine Geschöpfe. Und für mich ist es immer wieder zurzeit so wichtig, mich mit diesem Vertrauen zu beschäftigen, ihm wirklich zu vertrauen, wirklich dahin zu kommen, nicht nur zu sagen, er ist der einzige Gott, sondern es wirklich in meinem Herzen zu vertrauen, ihm zu vertrauen, zu wissen und nichts anderes mehr zuzulassen. Wir leben in so einer Zeit, wo es so extrem wichtig ist, dass wir uns wirklich auf ihn ausrichten. Ich habe ein paar Texte aus dem Alten Bund, interessanterweise. Heute kam ich wieder an 1. Chroniker 17,17. Der Text ist für mich ganz stark. Da sagt jemand, ich sage es hinterher, wer das ist, du hast mich angeschaut wie einen besonders würdigen Menschen. Herr, mein Gott. Wie einen besonders würdigen Menschen hat Gott diese Person angeschaut. Und genauso schaut er dich und mich heute an. Wir sind besonders würdig. Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Und er ist würdig. Und in seinen Augen sind wir besonders würdig. Wisst ihr, wer das gesagt hat? David. Und David hatte ja echt auch Dreck am Stecken. Der war ja nun nicht immer nur in menschlichen Augen besonders würdig, könnte man vielleicht als Mensch sagen. Aber er sah sich oder er erkannte, dass er vor Gott besonders würdig war. Weil er einfach auch ein Herz hatte, wo er Gott um Vergebung gebeten hatte, wo er sich ihm neu hingegeben hat. Und Gott vergibt. Das verstehen manche Menschen immer noch nicht so. Ja, aber ich habe das noch und ich habe das noch. Und wenn ich dann sage, ja, dann geh zu Gott, bitte ihn um Vergebung, gib's ihm und es ist weg. Ja, aber dann kommt wieder, ja gut, glaube nicht deinen Zweifeln, habe ich schon neulich mal gesagt. Und zweifle nicht an deinem Glauben. Wenn Gott vergibt, dann ist es weg, es existiert nicht mehr. Und vor ihm, in seinen Augen, sind wir besonders würdige Menschen. Das heißt nicht, dass ich jetzt stolz werde, mich über andere erhebe. Es hat damit gar nichts zu tun, sondern Gott schaut mich an und sieht in mir, dass ich ein besonders würdiger Mensch bin. Er hat mich geschaffen. Ich bin aus ihm geschaffen, aus seiner Substanz, aus seiner Liebe, aus ihm neu geschaffen. Ja, man könnte vielleicht denken, so ein Satz, der hätte vielleicht Henoch gesagt, weil bei Henoch hieß es ja, und er ward nicht mehr gesehen, weil er so heilig war. Aber lass uns nicht vergessen, wir sind heilig gemacht. Wir sind es. Da geht nichts dran vorbei. Du bist heilig, du bist gerecht gemacht in Christus. Mach dich nicht selbst manchmal klein. Oder wenn die dann Leute sagen, das kann ich mir nie vergeben. Ja gut, das ist Stolz. Also das ist nun echt Stolz. Wenn ich mich über Gott stelle und sage, das kann ich mir nie vergeben. Also wenn das kein Stolz ist, das machen wir ja nicht mehr. Und wenn es mal rausrutscht, ja, dann bitten wir Gott um Vergebung. Dann ist es weg. Weißt du, Gott möchte, dass es uns unendlich gut geht. Wirklich überdimensional, übermenschlich, himmlisch gut geht, schon hier auf dieser Erde. Wie im Himmel, also auch auf Erden. Und er hat den Plan für unser Leben, und das steht in Jesaja 29, 11. Denn mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück, Jeremia, nicht Jesaja, ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich, der Herr. Das ist jetzt die Übersetzung der guten Nachricht. Die liebe ich sehr in der Übersetzung, diesen Text. Er will unser Glück und nicht unser Unglück. Manchmal sieht es so in der Welt so aus, als wären wir nur noch im Tal oder so. Das ist nicht Gottes Plan für uns. Er will, dass wir auf ihn schauen, unsere Augen auf ihn ausrichten. Ich sage auch allen am Livestream das jetzt genauso. Es gilt nicht nur für uns hier. Ihr hört gut zu und das ist ganz super. Und es betrifft uns alle. Er will unser Glück und nicht unser Unglück. Ist egal, was von außen gerade auf uns zukommt, egal wie die Umstände gerade aussehen, Gott hat einen wunderbaren Plan mit uns. Aber wir müssen lernen, immer tiefer, und das will er, und ich glaube, das wollen wir ja auch, ich will es jedenfalls, ihm zu vertrauen. Wirklich ihm vertrauen. Egal wie die Umstände gerade aussehen, er ist immer da. Er hat den Plan für mein Leben, für unser Leben. Und er will viel, viel mehr, dass sein Plan in Erfüllung geht, als wir selbst. Es ist sein Plan. Er will unser Glück und nicht unser Unglück. In Ezekiel 12, 28 sagt Gott selbst, wenn ich ein Wort sage, dann geschieht es auch. Das sage ich, der Herr. Vertrauen wir ihm immer tiefer, immer mehr. Er ist Gott, er ist der Allmächtige. Er hat uns geschaffen, er hat die Welt geschaffen. Er hat die Welt jetzt auch in seiner Hand. Auch wenn die anderen denken oder oft auch sagen, ja, wo ist denn der Gott? Na ja, gut, also das kann man gut sagen. Wenn man ihm vorher auch nicht gefolgt ist, dann kann man ja als Buhmann ihn mal hernehmen und ihm alles abzuschieben. Aber wir haben ja gerade vorhin schon gehört, es gibt einen Gegenspieler, es gibt Satan. Wir können nicht einfach uns das so machen, wie wir es gerade brauchen und uns einen Gott backen, wie wir ihn uns vorstellen. Er ist real. Er ist real. Und er ist unumstößlich die Wahrheit. Und er ist echt. Weißt du, Tabea hat es, glaube ich, vorhin im Wort der Erkenntnis gehabt. Macht euch eins mit seinem Willen. Nicht mein Wille, sein Wille. Sein Wille ist wichtig. Und ich ordne meinen Willen seinem Willen unter. Und ich backe ihn mir nicht so, wie ich ihn brauche, damit er sich meinem Willen unterordnet. Das tut er nicht. Das tut er nicht. Da muss man loslassen. Da muss man wirklich ihm alles abgeben. Und ihm danken einfach für das, wer er ist. Nicht nur für das, was er an mir tut, sondern wirklich ihm danken für das, wer und was er ist. Der allmächtige Gott, der alles in der Hand hat. Und ich lese noch zum Schluss den Psalm 138, Vers 8. Da steht, Herr, du wirst alles für mich tun. Deine Liebe hört niemals auf. Vollende, was du angefangen hast. Weißt du, er will alles für uns tun, wenn wir uns seinem Willen unterordnen. Wir sind keine Bettler, wir müssen ihn nicht betteln. Er will es. Es ist sein Plan für uns. Er will seinen Plan bei uns ausführen. Und wir lassen es zu, weil dann wissen wir es. Nur dann kann es uns wirklich gut gehen, wenn wir uns wirklich in ihn, in seine Hand reinfallen lassen. Und das tun wir. Amen. So stark, Gott ist gut, okay, seid ihr da meiner Meinung, Gott ist gut, Gott ist gut. Manchmal hat man so Eindrücke, ja, hast du schon mal einen Eindruck gehabt? Ja. Ich habe die ganze Zeit, wo hier die Leute gepredigt haben, wir haben starke Prediger, oder? Wir haben echt starke Prediger, oder? Ja, und Predigerinnen. Ich habe immer gehört, Priska, Priscilla. Und jetzt habe ich geguckt, Priska wird ja erwähnt in der Bibel, ich glaube 3-4 Mal. Und ihr Mann Aquila. Und meistens werden nur Grüße an sie ausgerichtet, von Paulus in der Regel. Ich habe da jetzt mal im Lexikon nachgeschaut. Was schreibt hier? Paulus bezeichnet sie als seine Mitarbeiter, die ihr Leben für ihn eingesetzt haben. In Römer 16, Vers 3 steht, grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Hals preisgegeben haben, denen nicht allein ich danke, sondern auch alle Gemeinden der Nation. Das ist eine hammerhafte Aussage, finde ich. Ja. Die Leute werden 3-4 Mal erwähnt und die müssen ja schon irgendwas getan haben. Und hier heißt es, sie haben ihr Leben hingegeben. Sie haben ihr Leben hingegeben, ja, für Paulus in dem Fall. Es ist total beeindruckend, ja. Weiter unten steht, im Dienst des Herrn sind Priska und Aquila als Ehepaar immer in ihrem Leben und Handeln so eins geworden, dass sie immer nur gemeinsam genannt werden. So als Ehepaar ist das eine schöne Sache, ne? Silke und Andreas werden immer gemeinsam genannt, ne? Also ich finde es faszinierend, dass das Leben von Menschen auch zu studieren. Geht es euch auch so? Ich bin damals deswegen in die Pflege gegangen, weil ich ältere Menschen so faszinierend finde und einfach, was die aus ihrem Leben erzählen können oder auch erlebt haben, da erfährst du die schönsten und auch schlimmsten Sachen teilweise, ja. Leute, die ihrem Vater nicht vergeben haben seit 50 Jahren oder die sogar zusammen in einem Haus wohnen, nicht miteinander reden, die Eltern mit ihren Kindern. Und das ist schon beeindruckend. Ich habe da viel gelernt für mein Leben dadurch. Und besonders interessant ist es dann auch Christen zu erleben, wie die sich im Alter geben, auch teilweise. Ich weiß nicht, ich habe lange Gott gefragt, ob ich das sagen darf, aber ich sage es jetzt, ich habe da den Frieden drüber. Wie manche Christen auch sterben, es ist beeindruckend, ja. Also ich habe Christen sterben sehen, voller Angst, ja, voller Panik, was jetzt kommt. Und ich habe aber auch wirklich auch die Herrlichkeit erlebt, wenn Leute, wenn Christen gestorben sind. Also ich erinnere mich an einen Patienten, dem habe ich viel über Jesus erzählt. Der wollte auch mit in den Gottesdienst kommen. Unser Dorfpfarrer konnte es ihm erfolgreich ausreden. Der wäre sicherlich auch geheilt worden, bin ich überzeugt. Ich hatte schon alles geplant soweit. Jedenfalls, dann kam ich zum Haus, um ihn zu versorgen. Und da die Angehörigen sagen, er ist gerade eine Viertelstunde vorher verstorben. Und ich bin dann hoch und war noch mal bei ihm. Der Körper war noch ganz warm. Könnte das ertragen, oder? Kriegt er keine Panik? Ja. Ich hoffe, dass ihr euch schlafen könnt. Ja, jedenfalls, du hast gemerkt, die Person ist noch da. Und dann hat die Tochter mich gefragt, ah, Pfleger Andreas, ich hätte so einen großen Wunsch und das wäre auch der Wunsch meines Vaters. Würden Sie ihm noch mal die Haare waschen? Ja, und der war wirklich, also der hat eine Macke gehabt, der wollte Haare waschen, den ganzen Tag Haare waschen. Ja, das war sein Ding. Ne? Und normalerweise machen wir das in der Pflege nicht, das macht dann der Bestatter. Ne? Aber in dem Fall habe ich es dann gemacht und ich muss euch sagen, ich habe ihm die Haare gewaschen und er war noch ein bisschen warm und da hat sie... Ich hoffe wirklich, dass ihr schlafen könnt. Und da hat sich so die Herrlichkeit freigesetzt in diesem Zimmer. Das war echt der Hammer. Wie im Gottesdienst, wie im Heilungsgottesdienst, das war so der Hammer. Das habe ich selten so erlebt. Ja. Und das ist, es ist so für mich faszinierend, wie andere Leute leben, wie die ihren Glauben leben, wie hier auch gerade Priska und Aquila, die wirklich, Gott hat einen Plan gehabt, warum hat er sie in der Bibel erwähnt? Ja, die haben ihr Leben gegeben für Jesus, ja. Die Gemeinde hat sich getroffen in dem Haus, es stehen nur wirklich ein paar einzelne Worte von den beiden da drinnen. Aber das war ein Ehepaar, was wirklich einen Stand eingenommen hatte und was, wo sich wirklich auch Gott manifestieren konnte. Und ich will so jemand sein und ihr sicherlich auch, ja, wo Gott einfach zu Hause sein kann, der sein Leben auch gibt, ja. Und das, wir haben es ja gehört, Hingabe ist das Thema gerade, Hingabe. Und das ist keine Sache, Gott hat über die Jahre immer gesagt, wenn ich ihn gefragt habe, was stimmt nicht oder so, oder was Hingabe, ich höre immer wieder Hingabe, es ist wirklich ein Thema, was Gott auch im Herzen liegt. Und Jesus hat sich hingegeben für uns. Wir haben es gehört, er hat sich ans Kreuz gegeben, um uns zu retten. Und mir kam dann vorhin so, wenn wir so schön immer sagen, wir werden wie Christus in dieser Welt, ja, wenn du dich danach ausstreckst, dann kommt auch irgendwann diese Hingabe wirklich mehr und mehr und mehr in dein Leben. Diese Hingabe an die Liebe auch, an die Liebe, Menschen zu lieben. Weißt du, wir können Gott lieben. Und das ist gut und das ist stark, Gott zu lieben. Aber bei den Menschen, die dir gegenüber sind, ist es manchmal nicht mehr ganz so einfach, ja, zu lieben. Und da stellt sich dann heraus, ja, wie und das ist ja keine Leistung. Wir können das gar nicht machen, weil ich habe zu Gott gesagt, ich kann Menschen nicht lieben von mir aus, aber Gott in mir kann das, ja. Er kann es und er macht das auch, weißt du. Und er macht das auch in dir. Und ich habe auch zu ihm gesagt, ich kann mich von mir aus nicht hingeben. Ja, da ist die Seele, also dein Fleisch ist ja da. Ne? Und das hat Bedürfnisse und das schreit und das tut und das macht. Ja. Aber Gott ist ja da, Gott ist ja in dir und er ist der Stärkere. Und du sagst, Herr, mach diese Hingabe in mir. Und er macht das, weißt du? Er macht das ganz, ganz simpel. Ganz simpel. Ich hab gedacht, ja, wo bist du? 150 Meter, hoffentlich will er das nie von mir haben, ja. Da volle Power. Da. Ja, verschon mich, ja. Mach alles für dich. Aber es sei dir gegönnt. Gott will einfach diese Hingabe in unserem Leben manifestieren, weil das einfach eine gute Sache ist. Es ist gut, sich hinzugeben, ja, für andere da zu sein, andere Menschen einfach zu lieben. Ja, heute kam eine Kollegin zu mir und hat gesagt, ihre Freundin ist gestorben vor einer Woche, 35 Jahre alt. Ja, also hat keiner gedacht, dass sie stirbt. Dann kam die nächste Kollegin, sie ist Tante geworden, das Baby wird es wahrscheinlich nicht überleben. Ja, Das sind einfach Gelegenheiten, um für Gott da zu sein und für die Menschen da zu sein. Ne? Und ich glaube, solche Gelegenheiten gibt es in jedem Leben von uns, ja, bei euch allen, ja. Und ich glaube, Gott kommt einfach zum Ziel mit uns. Er kommt zum Ziel, weißt du, er kommt zum Ziel. Er bricht durch in unserem Leben. Wir sind offener für die Liebe, macht sich Bahn. Die Liebe macht sich Bahn. Ja, wenn die Monika hier in diesem starken Lobpreis ja diese Liebe freigesetzt hat heute, ja, Das nimmt den ganzen Raum ein, das nimmt dein Herz ein, ja. Du kannst dich gegen die Liebe nicht lange wehren, ja. Und ich gebe dir auch den Rat, dich nicht dagegen zu wehren, weil Gott ist gut, ja. Gott ist gut. Und dieses Vertrauen zu Gott, weißt du, das wird immer mehr. Ich glaube, dass es wirklich stetig steigt, dieses Vertrauen. Erstens mal, dass Gott gut ist, dass er es gut mit dir meint, dass er einen guten Plan für dein Leben hat, ja. Und dann auch dieses Vertrauen weiterzugeben, ja, an andere Menschen, ja. Sich in andere Menschen hinein investieren, ja. In uns gegenseitig sich hinein investieren, nicht als irgendwelcher Akt der Leistung, sondern einfach, weil die Liebe uns treibt, weil dieses Band der Liebe uns auch verbindet untereinander. Ja, und ich hätte das nie gedacht, dass es so gewaltig ist und auch so einfach ist und so genial ist, mit Gott zu leben, ja, Gott zu leben und ihm nachzufolgen, ja, das ist kein Werk, das ist unser Schicksal und das ist unsere Berufung. Und ja, manchmal ist es gut, sich mit dem Tod mal auseinanderzusetzen. Wie geht es einem selber damit? Manchmal führt ein Gott an den Punkt, ja, ist alles in Butter, was, ja, keine Ahnung. Ja, ihr werdet eine ruhige Nacht haben, ihr werdet gut schlafen, ich bin überzeugt. Gut schlafen. Weil Gott ist gut, ja. Und er hat dich und mich berufen, ja, für dieses Werk. Amen. Amen. Amen für dieses Werk der Liebe, ja. Und jetzt nehmen wir noch eine Sammlung ein, ein Liebesopfer für Jesus. Wir geben unser Herz Jesus, unser Geld gehört auch Jesus. Frag den Heiligen Geist, was du geben sollst. Oder das heißt ja an einer Stelle, fällt mir gerade ein in der Bibel, jeder gebe so, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Ja. Ja. Nimm dir es vor in deinem Herzen. Was hast du dir vorgenommen? Gott ist gut. Dann geh mal die Eimer durch, ja. Danke, Trea. Was für ein gewaltiger Abend. Genau, streckt eure Hände aus. Vater, ich danke dir für dieses Liebesopfer, Herr, in Jesu Namen. Ich segne es. Ich segne jeden einzelnen Geber. Ich danke dir, dass dein Segen fließt zu jedem hin, Herr, dass du ihnen begegnest, Herr, und sie füllst mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Kraft, mit deiner Gegenwart. Ja, Amen. Genau, jetzt kommt unser geliebter Roland mit den Ansagen. Okay. Seid ihr noch aufnahmefähig nach diesem liebevollen Abend? Ja, jetzt geht's gleich weiter. Donnerstag, 20.01. Keine extra Gebetszeit um 19 Uhr, sondern 19.30 Uhr Glory Life Schule, die Schule für übernatürliche Weltveränderer, hier im Zentrum, also die Schule für euch. Eine Lehrstunde sowie Powergebet für das neue Jahr, Teil 2. Gemeinsam werden wir den Willen Gottes für jeden einzelnen Monat des Jahres freisetzen. Bitte bring auch deine persönlichen Gebetsanliegen, Visionen, Träume und so weiter mit, die du für das kommende, also für dieses Jahr hast, das, was jetzt vor uns liegt. Und sei möglichst live mit dabei. Wer nicht live dabei sein kann, kann uns seine persönlichen Anliegen auch gerne per Mail zukommen lassen. Wir nehmen sie dann am Abend mit hinein ins Gebet. Dieser Abend ist ausnahmsweise auch für alle Nicht-Glory-Live-Schüler offen. Freitag geht es dann gleich weiter, 19 Uhr Connected, der besondere Gottesdienst für Jugendliche und junge Erwachsene hier im Zentrum. Altersklasse 13 bis 25 Jahre. Sonntag, 23.01. 10 Uhr Herrlichkeitsgottesdienst mit anschließendem Heilungsdienst hier im Zentrum wieder. Also ladet auch hier Freunde, Bekannte, Verwandte ein. Parallel wie immer Kindergottesdienst für alle Kinder von 3 bis 16 Jahren. Die Anmeldung ist von 9.45 Uhr bis 10 Uhr. Und alle Kinder im Kinderdienst müssen zuvor bis zu 24 Stunden vorher zu Hause von ihren Eltern negativ auf Corona getestet sein. Das kann ein Selbst- oder ein Schnelltest sein. Danke für eure Mithilfe. Diese Testpflicht gilt natürlich nicht für den Erwachsenengottesdienst. Direkt im Anschluss an den Gottesdienst Empfang für alle, die in den letzten Wochen neu zu Glory Life dazugestoßen sind, mit Pastor Georg im Gebetsraum. Und dann circa eine Stunde nach dem Gottesdienst, auch wieder hier im Hauptsaal, Glory Business Launch mit Pastor Georg und Christian Schilling. Ist für alle Selbstständigen, Geschäftsleute, Angestellten und alle, die es vom Herrn auf dem Herzen haben, in ihrem Business-Umfeld etwas zu bewirken und auch zu verändern. Dienstag, 25.01. ab 19 Uhr wieder Gloryhäuser an verschiedenen Orten in der Region und weit darüber hinaus. Eine Liste aller Gloryhäuser hängt an der Pinnwand im Café. Hier erlebst du wunderbare Gemeinschaft in einer herrlichkeitserfüllten Atmosphäre. Jeder ist herzlich willkommen. Dann läuft seit 1. Januar jeden Samstag um 9 Uhr und 21 Uhr nach unserer Zeit im Fernsehen die Show, also die Fernsehshow mit Pastor Georg auf It's Supernatural Network auf ISN. Und das könnt ihr sehen weltweit über die kostenlose ISN-App oder über die Webseite von Sitrot. Alle sonstigen Termine findet ihr im Infoblatt Aufbruch für Januar, Februar am Welcome-Tisch und im Infoständer mit vielen aktuellen Berichten aus dem Gemeindeleben. Und da gibt es ja unser Gebet noch für die ganze Woche für uns, für die Kranken. Und hier gibt es erweiterte Zeiten für direkte Beratung und Gebet. Und das wird jetzt, glaube ich, hier oben eingeblendet. Jawohl, es ist schon da. Also das könnt ihr auch gerne nutzen. Jetzt wünsche ich euch noch eine ganz gute Heimfahrt. Und ich segne euch mit Gottes Liebe, mit Gottes Freude, mit Gottes Kraft, mit seinem Glauben. Amen. Noch was sagen? Nee, ne? Ja. ihr guckt so erwartungsvoll. Also schlaft recht schön, kommt gut heim. Bis am Donnerstag, gell?